dieser letzte Abschnitt, wo er das auf eine theoretische Ebene der Klassenanalyse und der, ja, eine revolutionstheoretische Ebene, könnte man knapp sagen, zu heben versucht, heißt dann, nachdem er die Geschichte des SPK bis zur bitteren Neige, bis zum Produzieren von Verrätern durch die präventive Konterrevolution sozusagen, die sie dahin getrieben haben, dass sie dann einfach diese Ruhe nolens volens aufsuchen mussten. Sie suchen Ruhe nur noch beim Stärksten, so seine Formel. Da denkt man natürlich nicht, dann längst schon nicht mehr ans SPK, sondern an andere Figuren jener Linken, die da beim Stärksten gelandet sind. Er schreibt dann ganz davon weggehend auf eine allgemeinere Ebene der Revolutionstheorie. Die Militanz sozialrevolutionärer Bewegungen, so auch die Radikalität des SPK, antwortet auch auf die wachsende Perfektion und Gewaltförmigkeit, mit der Staaten ihre Ordnungsfunktion im Interesse des Status quo ausüben. Kurz, sie antwortet auf präventive Konterrevolution. Deren entscheidende Achse wird im Wesentlichen und nach wie vor von dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital im Weltmaßstab, von Imperialismus und den Emanzipationsbewegungen zu den Völkern und Staaten der Dritten Welt gebildet. Das zeigt also den Horizont der Linken von damals, den er auch nicht überschreiten konnte und wollte, wo er sich terminologisch voll auf diese auch heute eher übel beleumundete, wenn man sieht, was daraus mal wieder geworden ist, antiimperialistische Lagerkonzeptionen einfach so bezieht. Ein Exkurs über die Entwicklung der Klassenkämpfe, die Geschichte der Arbeiterbewegung und so weiter kann ich mir hier sparen. Worauf jedoch in der Auseinandersetzung mit dem SPK und seiner Praxis einzugehen ist, hat sich bereits im ersten Abschnitt angekündigt. Für sozialrevolutionäre Bewegungen, deren Unterdrückung in der Ordnungsfunktion der Staatsgewalt liegt, gibt es noch eine zweite bedeutende Achse. Geschichtlich mit der Universalisierung der Warenform, mit der Zerstörung menschlicher Arbeit, mit Aneignungsstrategien des Kapitals, das heißt also mit dem Besitz von Bewusstsein, ursächlich verknüpft. Man müsste also hier besonders hervorheben, als eigenständige Leistung von ihm eine Zuspitzung theoretisch, dass er nicht nur von der Durchsetzung in der Universalisierung der Warenform oder was Marx die Mission des Kapitals, nämlich die Herstellung des fertigen Weltmarkts, intensiv auch als reelle Subsumption und das Kapital nannte, dass er nicht nur mit dieser Zuspitzung sich begnügt, sondern dass er auch die Zerstörung menschlicher Arbeit vor Augen zu führen versucht. Das heißt, dass also die Arbeit, der Stoffwechselprozess zwischen Menschen, Gesellschaft und der Natur, in der sie das tun und deren Teil sie auch bleiben, diesen Stoffwechselprozess selbst als der Zerstörung durch die Wert- und Warenform und ihre kapitalistische Universalisierung preisgegeben sieht. Das ist also eine Steigerung in der Analyse. Mit Aneignungsstrategie des Kapitals, da sagt er dann Besitz von Bewusstsein. Es geht also inzwischen um den Besitz oder auch das Besetzen von Bewusstseinsformen durch Kapital, und zwar auch als Strategien. Das heißt, durch von Menschen gemachte Strategien geschieht das auch. Und damit müsste jetzt, Brückner, diese bedeutende Achse, diese erste bedeutende Achse, verknüpft werden. Mit einer zweiten bedeutenden Achse ist nicht sehr klar bei ihm. Also einer zweiten bedeutenden Achse, die er als kulturrevolutionär bezeichnen möchte. Ich möchte diese zweite Achse, also Besitz von Bewusstsein und Zerstörung menschlicher Arbeit und die Universalisierung der Warenform auf dieser Ebene, als wie üblich als kulturrevolutionäre bezeichnen. Sie bringt, und jetzt setzt er das einfach so, wie das heute natürlich längst nicht mehr möglich ist, nach dem, was bisher auch wirklich nicht hervorgebracht worden ist oder wie es hervorgebracht worden ist, da sagt er damals so einfach, sie bringt radikale Revolten gegen die zerstörerische, dehumanisierende, in Anführungszeichen, Integration vieler Menschen im Bereich der Produktion, wie des Verbrauchs, der Ausbildung, wie der Versorgung mit sich, bringt diese Revolten mit sich. Was da verelendet, ist menschliche Natur, Natur in Anführungsstrichen. Dann zählt er auf, Bedürfnisse, Triebe, Träume des Menschen, seine Sinnlichkeit und Produktivität. Dagegen stehen nicht nur die Formulierung neuer Bedürfnisse, der sogenannten neuen Sensibilität, das Bedürfnis nach qualitativer Veränderung der zwischenmenschlichen Beziehungen, Klammern Verkehrsform, Bewusstsein, oder das Bedürfnis nach Versinnlichung in einer abstrakt gewordenen Welt, sondern eben auch die Wendung gegen jene fatale institutionelle Umklammerung des Daseins, mit der hierarchisch geordnete Kulturnationen ihre sogenannten unerträglichen Zustände in Ghettos einsargen. Also er zählt dann noch fügt dann noch weiter auf, weiter hinzu, aber da komme ich jetzt gerade, das ist noch nicht, ist jetzt verfrüht, die Erscheinungsformen, in denen diese Einsargung seiner Auffassung nach, seiner Beobachtung nach passiert. Er spricht immer wieder von Ghettos, von Ghettoisierung, gesprochen, also im amerikanische Ghetto der African Americans hat er vor Augen, indem er es nämlich mit G, E, Doppel-T-O schreibt, also nicht mit GH.